Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Einen schönen guten Abend hier im Dicken Engel. Wir haben heute wieder ein Kandidatengrillen mit Gefi und Türmer heute, die sich für den Beisitz bewirbt. Gefi, magst du dich kurz vorstellen, was du schon gemacht hast, warum du kandidierst, und dann schauen wir mal, was Fragen kommen. Aber natürlich doch. Wie gesagt, mein Name ist Gefi und Türmer. Ich bin 30 Jahre alt, bin Pirat seit 2009. Ich habe in der Partei schon einiges gemacht. Ich war im Landesschiedsgericht Bayern. Ich war schon mal ein Jahr im Bundesvorstand. Ich war beziehungsweise bin seit 3 Jahren Beauftragte für die Flaschenpost. Das ist eigentlich auch so das, was ich die meiste Zeit gemacht habe und am längsten gemacht habe, so 3 Jahre durchgehend. Und ich bewerbe mich jetzt für den Bufo, weil ich einfach denke, dass wir Kandidaten brauchen, die den Job machen können. Und ich habe davon insbesondere für den Beisitz, als ich meine Kandidatur eingetragen habe, nicht wahnsinnig viele gesehen. Und ich denke, auch jetzt ist die Liste relativ dünn. Und wir wollen Auswahl und ich stehe jetzt deswegen zur Wahl. Gut, die erste Frage wäre dann, wie stehst du zu den Themenbeauftragten? Willst du an dem Konzept festhalten? Ich weiß gar nicht, ob es ein fertiges, stehendes Konzept für die Themenbeauftragten gibt. Generell finde ich die Idee von Themenbeauftragten gut. Es steht und fällt aber mit dem Konzept und mit dem, was die konzeptionell machen sollen. Ich weiß, dass es einen Antrag für den BPT gibt, der das festschreiben soll. Ich weiß aber nicht, nach welchem Konzept das jetzt gerade funktioniert. Von daher weiß ich auch nicht, ob ich daran festhalten würde, weil ich es schlicht und ergreifend nicht kenne. Hast du Erfahrungen in der Personalführung? Wenn ja, welche? Und bist du, solltest du zuständig sein, in der Lage, Mitarbeiter zu kündigen, auch fristlos? Die Antwort ist ein klares Jein. Ich habe beruflich, leite ich Teams. Ich bin aber nicht der Line-Manager. Also ich bin nicht direkt personalverantwortlich, aber ich treffe durchaus die Entscheidung darüber, wen wir einstellen, wen wir nicht einstellen. Und wen wir im Zweifelsfall auch wieder kündigen. Ich habe noch nie eine fristlose Kündigung machen müssen, aber ja, natürlich, wenn das notwendig ist, würde ich das tun. Kommt auf die Umstände an. Irgendwie übersteuerst du ein wenig. Okay, ich kann jetzt gerade daran relativ wenig ändern. Wenn ihr mir eine Minute gebt, suche ich mir kurz ein anderes Headset. Ja, geben wir dir. Klingt es jetzt besser? Ja, klingt besser. Okay, ich habe mir jetzt das Headset von meinem Freund geklaut. Ich hoffe, dass er es nicht gleich braucht, aber fürs Erste geht es auf jeden Fall. Gut, dann die nächste Frage. Wo willst du deine Schwerpunkte setzen? Ich würde mich ganz gerne konzentrieren auf innerparteiliche Bildung bzw. Meinungsbildung, eigentlich beides. Das ist noch kein vollkommen zu Ende gedachtes Konzept. Das ist eine Idee, die stammt aus einem Gespräch mit einem Piraten in Berlin von vor einem halben Jahr oder so. Wo wir darüber geredet haben, wie die Partei so funktioniert und was sie so macht und wie es so vorangeht und was der Partei eigentlich fehlt. Und da war der Gedanke, dass viele Piraten unheimlich viel machen wollen, dass es aber zum einen für Neupiraten unheimlich schwierig ist, sich einzuarbeiten. Zum anderen, dass man erstmal die Leute auf einen Diskussionsstand bringen muss, bevor man dann konstruktive Diskussionen führen kann. Und dass dieser Teil nicht genug funktioniert. Und das bezieht sich nicht nur auf das, was die Piraten bislang gemacht haben, sondern auch auf so ganz grundlegende Sachen wie funktioniert Demokratie eigentlich? Und was macht ein Parlament? Natürlich weiß man das im Groben, aber im Detail braucht man das vielleicht ein bisschen genauer, um dann sinnvoll politisch arbeiten zu können. Und da gibt es auch schon eine Servicegruppe, die sich da vor, ich weiß nicht, 1 oder 2 Monaten gegründet hat, die daran arbeiten möchte, die so Schulungen organisieren möchte und so weiter. Und an der Stelle würde ich mich gerne einbringen, würde ich das gerne voranbringen. Bislang ist da leider nicht wahnsinnig viel passiert. Ich denke, dass man das aus dem Bufo ganz gut, insbesondere halt für den Bund auch mit betreuen kann. Welche Bereiche wirst du nicht mehr machen im Bufo, die du zuletzt gemacht hast im Bufo? Also vor 2 Jahren, glaube ich, war das. Das ist eine sehr seltsame Frage. Ich bewerbe mich explizit nicht für die Betreuung der Öffentlichkeitsarbeit, Einfach, weil ich denke, dass ich das nicht nochmal haben muss, wenn es sich verhindern lässt. Ich sage aber auch nicht, dass ich das auf gar keinen Fall mache, wenn sich im Bundesvorstand, also es hängt am Ende immer davon ab, wie der Bundesvorstand als Team gewählt wird. Und als Team konstituiert man sich und guckt, wo die Stärken und Schwächen liegen, was die einzelnen Leute am besten können. Und wenn sich dabei herausstellt, dass das niemand anders machen kann oder will oder was auch immer, dann werde ich auch das machen. Also ich schließe nichts aus. Ich würde mich halt gerne auf diese Bildungsgeschichte konzentrieren, weil ich die wichtig finde. Ich denke, wir haben im Moment mit dem Christoph, ich kann seine fachliche Qualifikation nicht beurteilen, aber ich finde das Konzept, das er hat, gut. Und ich möchte da nicht in Wettbewerb stehen, schlicht und ergreifend. Und mehr habe ich im Buch vorher essentiell nicht gemacht. Das war 90% meiner Aufgaben. Ich werde sicherlich wieder die Buchungssitzung leiten, wenn dafür Bedarf besteht. Gut, dann nächste Frage. Ich glaube, Vorstände sollten vor allem Dinge so erledigt kriegen, dass die Piratenpartei erfolgreicher wird. Daher zum Beispiel bei Wahlen besser abschneidet. Bist du ein guter Organisator und Manager? Und wenn ja, an welchen deiner Fähigkeiten kannst du das belegen? Okay. Ja, ich bin ein guter Organisator. Ich würde auch sagen, dass ich ganz gut managen kann. Hängt es natürlich von der Definition von Management ab. Ich mache insbesondere die Orga bei der Flaschenpost seit 3 Jahren konstant und ich bin persönlich der Meinung, und ich hoffe, dass dass diese Ansicht andere teilen, dass die Flaschenpost eines der am produktivsten und am saubersten arbeitendsten Teams in der gesamten Piratenpartei ist. Wir streiten uns im Prinzip nie. Wir liefern konstant Inhalte und ich denke, dass zeigt ziemlich deutlich, dass ich da irgendwas richtig machen muss. Konkrete Fähigkeiten zu belegen, finde ich jetzt schwierig. Wüsste ich nicht, wie ich das anders als anhand von Beispielen machen sollte. Möchtest du als Vorstand Ziele formulieren? Welche Ziele möchtest du für die Piraten erreichen? Als Vorstand Ziele formulieren? Ja, unbedingt. Ich wüsste auch gar nicht, wie man anders arbeiten sollte, wenn ich nicht vorab definiere, wo ich hin will und was das Ziel der Zusammenarbeit im Vorstand sein soll, kann ich ja am Ende auch überhaupt nicht ermessen, ob ich es erreicht habe oder nicht. Von daher definieren muss man die. Definieren tue ich die im Vorstand aber nicht alleine. Der Vorstand insgesamt, der Vorstand als Team, als Gremium muss sich Ziele setzen und muss dann darauf hinarbeiten, dass er die als Team erreicht. Für die Piraten erreichen möchte ich längerfristig natürlich, dass wir unsere Umfragewerte wieder nach oben kriegen, dass wir bei den nächsten Landtagswahlen wieder erfolgreicher sind, dass wir schlicht und ergreifend politisch an Einfluss gewinnen. Brauchen wir einen politischen Vorstand oder einen Verwalteten? Beides bedingt. Verwaltend, ja, das ist das, was der Vorstand macht, das ist das, wofür er auf jeden Fall da ist. Das kann aber nicht alles sein. Nicht, weil wir uns das so aussuchen oder weil wir das so wollen oder nicht wollen, sondern weil die Welt so funktioniert. Wir können uns hinstellen und sagen, unser Vorstand macht nichts Politisches und unser Vorstand hat politisch keine Meinung und was auch immer. Die Welt da draußen funktioniert aber so nicht. Die Welt da draußen und die Medien und die Bevölkerung sieht den Bundesvorsitzenden und denkt, ah, das ist der von den Piraten, was denkt denn der? Ich guck da mal. Und die Medien denken, ah, der Bernd Schlömer sagt das und das, das sagt er also für die Piratenpartei. Wir können nicht 100%ig sagen, dass unsere Vorstände nur Verwaltung machen, weil sie, selbst wenn wir sie als Verwalter wahrnehmen, die Leute, auf die es ankommt, die Wähler, die Medien, die Bevölkerung, die nehmen das nicht so wahr. Und damit müssen wir uns abfinden und darauf müssen wir reagieren. Würdest du mit der sogenannten Koordinationskonferenz zusammenarbeiten als BUFO? Wenn ja, wie? Ich arbeite ganz grundsätzlich mit jedem zusammen, der mit mir zusammenarbeiten will. Konkret für das, was ich im BUFO machen möchte, wenn ich denn diese Bildungsgeschichte umsetzen kann, werde ich ganz sicher mit der Koordinatorenkonferenz zusammenarbeiten, weil dann Teil dessen, was man potenziell auch mit so Veranstaltungen abdecken müsste, wären auch Sachen zum Programm, das geht nicht ohne die AGs und die Koordinatorenkonferenz ist wohl der einfachste Weg, das möglich zu machen. Also ja, selbstverständlich würde ich mit denen zusammenarbeiten. Wie stehst du zur Position, dass die Piratenpartei Teil einer internationalen Bewegung ist und würdest du die Tätigkeit der entsprechend Beauftragten unterstützen, auch bei Budgetentscheidungen? Selbstverständlich ist die Piratenpartei eine internationale Bewegung, immer gewesen. Da kommt sie her. Ich wundere mich, dass man die Frage stellen kann. Ich weiß nicht, welche anderen Hintergründe diese Frage hat. Ja, selbstverständlich finde ich, dass das eine internationale Bewegung ist. Ich mache auch selber relativ viel international. Also ich weiß nicht, wer von euch die Pirate Times kennt. Das ist, ich sehe es immer als die große Schwester der Flaschenpost. Das ist nämlich der internationale Newsletter für die Piraten weltweit. Den habe ich mit aufgebaut. Da bin ich auch, da leite ich auch das Team. Und natürlich, wie sollten die Piraten nicht international sein? Das ist gerade unsere Stärke. Das ist gerade das, was uns so groß und wichtig macht. Was war der zweite Teil? Ob ich das unterstützen würde? Ja, selbstverständlich würde ich das unterstützen. Budgetentscheidungen. Ich habe das Gefühl, so ein bisschen den Eindruck, dass ich da jetzt einen Freibrief erteilen soll, dass international Geld kosten darf. Die Budgetentscheidungen liegen primär erstmal beim Schatzmeister und nur sekundär bei mir. Sehr egal, selbst wenn ich dafür zuständig bin. Es hängt immer davon ab, wie viel Geld da ist. Und abhängig davon kann man dann entscheiden, was man sich leisten kann und was man sich nicht leisten kann. Und das gilt fürs Internationale genauso wie für alles andere auch. Wie gut bist du mit europäischen Piratenparteien in Klammer vernetzt? Gut, würde ich sagen. Ich habe diverse persönliche Kontakte, insbesondere halt durch die Pirate Times. Wir haben da Teammitglieder aus ganz Europa. Ich habe relativ gute Kontakte nach, was ist es, Slowenien. Auf jeden Fall in Großbritannien. Logisch, ich lebe hier, da habe ich auf jeden Fall ein kleines persönliches Netzwerk, aber ich kenne noch eine ganze Menge von den Leuten. Ich habe aber auch nicht nur Kontakte in Europa, sondern auch weltweit. Ich kenne viele Piraten in Brasilien, in den USA, in Kanada, in Australien. Also ja, ich bin auf jeden Fall mit den Piraten vernetzt, nicht unbedingt mit den Parteien. Aber dann, wie vernetzt man sich mit einer Partei? Wie stehst du zur Frauenquote? Ich bin dagegen. Ich möchte als Piratin aufgrund meiner Qualifikation gewählt werden und nicht aufgrund meines Geschlechtes. Ich glaube nicht, dass eine Quote die Probleme löst, die wir haben. Und wenn man sich mal anguckt, wie die Statistiken aussehen, die Frauen, die kandidieren, werden in den meisten Fällen auch gewählt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man als Frau für ein Amt gewählt wird, ist generell höher in dem Moment allein, wo man kandidiert. Eine Quote löst nicht das Problem, dass wir für die Frauen weniger attraktiv sind, denke ich. Und darum halte ich davon nichts. Ist dein Wohnort in Oxford ein Hindernis oder Grund für höhere Kosten? Nein. Ich wohne seit 3 Jahren in Oxford. Ich leite seit 3 Jahren die Flaschenpost aus Oxford und ich glaube kaum, dass es dem Team überhaupt auffällt, dass ich nicht in Deutschland bin. Von der Arbeit her ist es kein Problem. Das Einzige, was manchmal ein bisschen problematisch ist, sind die Zeitzonen. Ich muss halt immer dran denken, dass ihr eine Stunde vor mir seid. Aber das ist im Allgemeinen ist das überhaupt kein Problem für die Arbeit. Bei uns ist sowieso alles online. Ob ich das jetzt aus England oder aus Deutschland, aus Berlin, aus München mache, macht überhaupt keinen Unterschied. Was die Kosten angeht, ich denke nicht, dass es einen Unterschied macht. Ich weiß, was die Flüge kosten von Oxford oder nicht von Oxford, aber von London nach Deutschland. Und die sind nicht sonderlich weit entfernt von den Preisen der Deutschen Bahn. Im Zweifelsfall sind Flüge sogar günstiger. Also nein, ich denke nicht, dass das einen großen Einfluss hat. Gut, jetzt eine heiß diskutierte Frage. Nachdem 2014 keine Bundestagswahlen sind, hat der Bufo vielleicht mehr Zeit für andere Dinge. Welche Dinge willst du angehen? Das habe ich ja gerade schon gesagt. Ich würde gerne die parteiinterne Bildung voranbringen und je nachdem, wer politischer Geschäftsführer wird und wie ausgelastet der politische Geschäftsführer ist, würde ich da durchaus den innerparteilichen Teil des PolGF mit einschließen wollen. Also man hat ja gemerkt, wenn der PolGF so viel mit der Außenrepräsentation zu tun hat, was gut ist, weil es bedeutet, dass die Medien Interesse an uns haben, dann blieb bisweilen der innerparteiliche Teil davon ein kleines bisschen auf der Strecke. Und das bedeutet aber nicht, dass der unwichtig ist. Sachen wie Meinungsbildung, wie diesen Prozess zu strukturieren, hinkriegen, dass wir in der Partei vernünftige Debatten führen können, dass wir auch nicht nur abstimmen, sondern Themen auch tatsächlich diskutieren. Da würde ich mich gerne einbringen. Gut, jetzt im Pad momentan keine Fragen. Ich rufe dazu auf, also komme ich mit meinen Fragen. Viele reden von Professionalisierung, die dringend erforderlich ist. Was verstehst du darunter und wie stehst du dazu? Wie stehe ich zu was? Entschuldige, das kam gerade nicht ganz an. Professionalisierung. Okay. Generell Professionalisierung halte ich für notwendig, kommt aber wie bei so vielem immer darauf an, was man unter Professionalisierung versteht. Professionalisierung im Sinne von, wir brauchen mehr bezahlte Mitarbeiter, wir brauchen Leute, die zum Beispiel die Buchhaltung abarbeiten und sowas, da auf jeden Fall. Ich wüsste nicht, was du jetzt gerade noch unter Professionalisierung subsumierst. Was ist Professionalisierung für dich? Dann sage ich dir, was ich davon halte. Ja, ich würde mal sagen, dass Leute, die viel Ahnung von einer Sache haben, dort mitmachen, zum Beispiel. Unter anderem, die wirklich auch Erfahrungswerte mitbringen. Okay. Das Problem an der Stelle ist, man kann viel sagen, dass man professionalisieren möchte. Solange es sich nicht um bezahlte Stellen handelt, sind wir immer auf das angewiesen, was wir haben und auf die Leute angewiesen, die wir haben, die bereit sind, den Job zu machen im Ehrenamt. Da kann man natürlich versuchen und sollte man immer versuchen, die am besten qualifizierten Leute für Sachen zu finden. Aber es ist halt relativ schwierig, Leute, die Dinge gut können, dann auch tatsächlich zu motivieren, diese Dinge auch für die Partei zu tun. Insbesondere, darauf läuft es am Ende immer wieder hinaus in der Pressearbeit, ist es immer relativ offensichtlich, dass die Leute, die es gut können, dann auch tendenziell einfach nicht die Zeit haben, es für die Partei zusätzlich zu machen. Oder die Leute, die gut Projektmanagement können, dann auch einfach beruflich ausgelastet sind und das nicht auch noch für die Partei machen wollen. Ich glaube, ein Teil von Professionalisierung sollte an der Stelle dann auch sein, dass man solche Skills auch einfach aufbaut und dass man den Leuten die Chance gibt, das in der Partei zu lernen, damit sie sich dann dementsprechend einbringen können. Ich rufe immer noch auf zu neuen Fragen im Pad. Wie stehst du zu BO, SMV, Umfragen und anderen Dingen, Basisbeteiligung? Ich halte viel von Basisbeteiligung. Ich halte wenig von der SMV, von dem Konzept als Ganzen, in der jetzigen Situation der Piratenpartei. Das hatte ich auch schon auf meiner Fragenseite im Wiki geschrieben. Unser Problem sind nicht die Abstimmungen. Ein Basisentscheid oder eine SMV oder wie auch immer man es nennen mag, was auch immer es konkret ist, sorgt dafür, dass wir effizienter abstimmen können. Die Abstimmung selber ist aber nicht das Problem. Die Abstimmung selber ist nicht der politische Prozess. Der politische Prozess ist, dass man rausgeht, seine Meinung kundtut, seine Programme im Team entwickelt, dafür Werbung macht, davon Leute überzeugt. Und das tut die SMV nicht für uns. Die SMV sorgt nur dafür, dass wir dann am Ende gucken, wie viele Leute wir überzeugt haben. Sie vereinfacht die Abstimmung, sie vereinfacht aber nicht den Weg dahin. Und ich nehme in der Partei immer sehr viel wahr, dass die Abstimmung alleine immer als der politische Prozess an sich verstanden wird. Und das ist einfach nicht richtig. Und darum ist mir die Konzentration auf die SMV, es ist relativ wertlos. Wir können abstimmen, so viel wir wollen, solange wir die Themen nicht diskutieren, solange wir die Leute in der Partei nicht mitnehmen und diese Entscheidung gemeinsam treffen, darüber reden und uns als Gemeinschaft eine Meinung dazu bilden und das dann bewusst abstimmen, ob wir das wollen oder nicht. Das ist viel, viel wichtiger als die Abstimmung an sich. Gut. Bist du teamfähig? Ja. Ich arbeite immer schon in Teams. Ich arbeite in der Partei in diversen Teams. Ich habe noch in viel mehr Teams mitgearbeitet, wo ich jetzt gerade nicht mehr dabei bin. Und es hat eigentlich immer sehr gut funktioniert. Also ja, absolut. So, jetzt kommt hier ein lustiges Spiel. Ich sag dir was, du musst den Satz vervollständigen. Also ich fange mal an. Die aktuelle Situation der Piraten ist? Kompliziert. Wenn ich im Wahlkampf gewusst hätte, dann? Schwer für mich zu vervollständigen. Ich habe ja keinen. Ich kann aus Großbritannien keinen Wahlkampf in dem Sinne in Deutschland machen. Darum habe ich im Wahlkampf selber keine Aktien gehabt. Da kann ich dir leider wenig zu sagen. Es gibt zahlreiche Herausforderungen bei den Piraten. Welche sind dir am wichtigsten und wie würdest du die Gestaltungsmöglichkeiten eines Bundesvorstandes nutzen, um genau was besser zu machen? Die war lang. Die Gestaltungsmöglichkeiten in der Partei, entschuldige, ich kann dir nicht folgen. Ich kopiere es. Dankeschön, das wäre hilfreich. Dann kann ich sie dir in Teilen beantworten. Soll ich eine nächste Frage vorher machen oder willst du schnell durchlesen? Nee, ich solange ich es vor Augen habe, kann ich dir das auch beantworten. Welche Herausforderungen in der Partei sind am wichtigsten? Der Meinungsbildungsprozess und die Diskussionskultur. Beides sehr eng verbunden, weil im Moment Debatten nicht stattfinden oder auf sehr persönlichem Level stattfinden, Meinungen nicht akzeptiert werden, Sachen schlecht belegt werden, was auch immer. Da gibt es auf jeden Fall viel zu tun. Wie konkret man das verändern kann, weiß ich noch nicht, aber ich bin stark gewillt, es herauszufinden. Als Bundesvorstand generell, denke ich, hat man nicht unbedingt so viel, wahnsinnig viel Gestaltungsmöglichkeit. Was man als Bundesvorstand hat, ist Reichweite, um Dinge bewegen zu können. Ohne Reichweite kann man in dieser Partei, gerade weil sie so basisdemokratisch ist, kommt man einfach nirgendwo hin, weil man die Basis erreichen muss. Und als BUFO ist das relativ einfach. Und das ist das, was ich nutzen würde, um eine Antwort auf diese Frage zu finden. Wirst du die Flaschenpost weitermanagen, wenn du in den Bundesvorstand kommst? Jein. Ja, ich würde auf jeden Fall bei der Flaschenpost dabei bleiben. Und ja, ich würde auch auf jeden Fall für die Flaschenpost zuständig bleiben. Ich habe aber bei der Flaschenpost das große Glück, dass ich zum einen einen wunderbaren Stellvertreter habe mit dem Michael Renner. Zum anderen braucht das Team mich nicht unbedingt jeden Tag. Also auch wenn ich bei der Flaschenpost mal 2 Wochen nicht da bin, geht da nicht die Welt unter und die Arbeit hört nicht auf. Es ist also nicht so, dass ich da jeden Tag unendlich viel tun muss, sondern ich gehe da vielleicht genauso wie bei anderen Teams auch alle 10 Tage in eine Telefonkonferenz und schreibe 1-2 E-Mails am Tag und dann passt das. Und da sehe ich nicht, wieso ich das nicht tun sollte. Einfach auch, weil ich das Team sehr gerne mag und weil ich da nicht raus möchte, wenn ich es verhindern kann. Bedeutet für dich, besser vernetzt zu sein, auch mehr Macht in der Partei zu haben? Und welche Ähnlichkeit siehst du zum Delegiertensystem? Vernetzt zu sein ist erstmal keine Macht an sich. Vernetzt zu sein heißt, dass man eine mehr Einsicht in die Partei hat, vielleicht als jemand, der nur in seinem KV Dinge tut und nicht über den Tellerrand schaut. Das auf jeden Fall. Ich würde das aber nicht mit Macht gleichsetzen. Nur weil ich viele Leute kenne, heißt das nicht, dass viele Leute meiner Meinung sind oder dass ich denen sagen kann, tu jetzt dies, weil ich will das. Also das nein. Ähnlichkeiten zum Delegiertensystem. Ein Delegiertensystem wäre organisiert. Ein Delegiertensystem wäre transparent. Vernetzung ist es nicht. Insofern, wenn man Vernetzung mit Macht gleichsetzen möchte, dann ist ein Delegiertensystem besser als Kungelei unter der Hand, einfach nur, weil man Leute kennt. Kennst du den Begriff Follower Power? Natürlich kenne ich den und ich benutze ihn ständig und Follower Power ist eine ziemlich große Power, auf die ich sehr gerne zurückgreife. Einige der Dinge, die ich tue, könnte ich ohne Follower Power nicht tun. Hat das was mit Macht zu tun? Nein. Also jein. Follower Power ist das gleiche wie am Ende das gleiche wie ein Netzwerk. Es ist Reichweite. Follower Power, ich benutze das auf Twitter. Wenn ich irgendwas brauche, wenn ich irgendwo Hilfe brauche, wenn ich irgendwas suche und nicht finden kann, dann benutze ich meine Follower Power. Dann frage ich einfach mein Netzwerk, meine Timeline, hat da jemand was, kennt da jemand, weiß da jemand und dann kriege ich Antworten oder nicht. Meistens kriege ich Antworten und ich führe das durchaus darauf zurück, dass ich einfach ein großes Netzwerk habe. Aber Es kommt immer darauf an, was man braucht und worum man bittet. Ich werde jetzt nicht sagen, wählt alle auf dem BPT die Gefion, Follower Power. Das würde nicht funktionieren. Da würden die Leute mich dafür auslachen und zu Recht. Weil das ist für mich auf einer relativ kleinen organisatorischen Ebene, aber nicht auf einer Machtebene. Gehörst du zu einem Flügel an? Wenn ja, welchem? Und was sind deine politischen Überzeugungen, die dich möglicherweise von anderen Kandidaten inhaltlich abgrenzen? Nein und eigentlich gar keine. Ich bin, und das klingt vielleicht ein bisschen seltsam angesichts dessen, wie aktiv ich in einer politischen Partei bin, aber ich bin essentiell ein sehr unpolitischer Mensch. Ich habe noch nie an einem Programmantrag mitgearbeitet. Ich habe das Programm gelesen und ich kenne es sehr gut, allein weil ich das für die Arbeit, die ich in der Partei mache, auf organisatorischer Ebene brauche. Aber nein, ich gehöre zu keinem Flügel, einfach weil ich politisch oder programmatisch wenig Positionen habe, in denen ich irgendwie aktiv wäre. Ich bin, wenn man mich irgendwo einordnen möchte, wäre ich wahrscheinlich am ehesten ein Kerni, weil es der Bund ist, aus dem ich eingetreten bin. Schutz vor Überwachung, Schutz der Bürgerrechte etc. Aber ich habe nie programmatisch gearbeitet und ich finde das auch eigentlich, das ist eigentlich gut für das, was ich tue. Wenn ich als programmatisch stark engagierter Mensch versuchen würde, was ich mit der Flaschenpost versuche, nämlich den Leuten einen einheitlichen Diskussionsstand zu geben, dadurch, dass wir einfach Informationen verbreiten, würde ich in irgendeinem Flügel hängen, würde das im Zweifelsfall das gesamte Medium mit positionieren und dann habe ich ein Flügelmedium, aber kein Medium für die ganze Partei. Von daher achte ich eigentlich auch sehr darauf, dass ich gerade nicht programmatisch irgendwo fix verortet bin. Mit welchem der aktuellen BUFO-Kandidaten würdest du unter Schmerzen zusammenarbeiten? Ich habe eigentlich, also von den Leuten, die tatsächlich Chancen haben, gewählt zu werden, denke ich, könnte ich mit allen zusammenarbeiten. Vielleicht nicht mit allen sehr gut, vielleicht mit einigen besser, mit anderen schlechter. Das kann ich aber vorab nicht sagen. Ich kenne sie nicht alle persönlich. Die ich kenne, mit denen habe ich kein Problem. Was soll ich sagen? Ich glaube nicht, dass ich mit irgendjemandem Schmerzen hätte, der tatsächlich im Gremium landen könnte. Zentrale Strukturen, die uns als Partei konkurrenzfähig machen oder Squad-Strukturen, die uns allein stellen? Am Ende ist wichtig, dass es funktioniert. Wie es funktioniert, ist relativ egal. Wenn Squads dafür sorgen, dass das Endresultat stimmt, ist es mir am Ende egal. Ich denke generell, bei allem, was auf Bundesebene ist, ist zentral tendenziell besser, weil man da einfach besser Ressourcen bündeln kann. Es bringt wenig, wenn 10 verschiedene Gruppen in der Partei das Gleiche tun, wenn man stattdessen eine Gruppe, die 10-mal so groß ist, nehmen kann, die es einfach deutlich effektiver machen kann. Es kommt aber bei allem immer darauf an, was man erreichen will. Und es gibt für verschiedene Sachen, die man erreichen will, unterschiedliche Möglichkeiten, wie man da hinkommen kann. Für manche ist es zentral besser, für manche ist es zentral schlechter. Was ist deine Meinung zum Länderrat? Ich bin sehr überrascht, dass wir keinen Antrag für den BPT zum Länderrat haben. Das resultiert dann aber auch darin, dass ich nicht wirklich weiß, was der Länderrat denn jetzt sein soll. Es gab unheimlich viel Diskussionen, es gab viel Gerede. Ich kenne einige Ideen für Konzepte, aber kein fertiges Konzept, zu dem ich jetzt wahnsinnig viel sagen könnte. Generell ist Abstimmung ist Kommunikation mit den Ländern auf jeden Fall wichtig und richtig. Ich weiß aber nicht, inwiefern ein Rat, der dann auch Entscheidungsbefugnisse hat, der richtige Weg dahin ist. Die Kommunikation könnte es ja auch heute ohne Rat schon geben. Und wenn sie heute nicht funktioniert, dann wird ein Gremium das tendenziell nicht ändern. Da schaue ich mir als Beispiel den Finanzrat an. Und wie schlecht es da gelaufen ist. Also wir müssen erstmal, denke ich, beweisen, dass wir es überhaupt hinkriegen zu kommunizieren, unabhängig davon, ob da jetzt ein Gremium dahinter steckt oder nicht. Und dann können wir das meinetwegen in Formen gießen. Aber jetzt nur ein Gremium zu schaffen, um ein Gremium zu schaffen, damit man dann ein Gremium hat, das dann am Ende irgendwas tun soll. Ich habe noch keine feste Aufgabenbeschreibung gesehen, was der Länderrat tun soll. Solange da nicht ein bisschen mehr Konzept dahinter steht, kann ich das nicht final beurteilen. Wie entsteht bei dir Frust und wie baust du Frust ab, wenn er mal entstanden ist? Frust entsteht, wenn ich versuche, Dinge zu tun und sie nicht umsetzen kann. Das kann auf viele verschiedene Arten sein. Das kann sein, weil irgendjemand in irgendeinem Team mauert. Das kann sein, weil das Gremium eine Entscheidung trifft, die man so nicht getroffen hätte, die einem da irgendwie Steine in den Weg legt. Das kann unheimlich viel sein. Ich baue das ab, indem ich abschalte. Ich habe in meiner letzten Bufo-Amtszeit für mich entdeckt, dass zum Beispiel Puzzeln mich wahnsinnig entspannt. Ich habe also inzwischen eine riesengroße Sammlung an Puzzeln mit mehreren tausend Teilen und wenn ich richtig genervt bin, dann setze ich mich hin und mache ein Puzzle oder lese ein Buch. Wie wirst du Burnouts vermeiden? In deiner ersten Bufo-Zeit warst du zeitweise nicht verfügbar. Wie schützt du dich? Ich denke mal, das wurde in der letzten Frage teilweise jetzt geklärt auch. Teilweise. Ich war in meiner letzten Bufo-Amtszeit genau 2 Wochen nicht da. Wie ich Burnouts vermeide, ich kenne meine Grenzen. Ich weiß, was ich leisten kann und was ich nicht leisten kann. Wenn ich an eine Grenze stoße, dann halte ich an. In einer Bufo-Amtszeit nicht verfügbar zu sein, muss nicht unbedingt heißen, dass man einen Burnout hat. Man kann ja auch durchaus mal so einfach eine Woche Urlaub machen. Ich verstehe ein Bufo-Amt nicht so, dass ich 365 Tage im Jahr 24/7 für die Piratenabwehr bei Fuß stehe. Das ist nicht das, was Bufo ist und das ist auf gar keinen Fall das, was es sein sollte. Und wenn jemand so eine Erwartung hat, dann ja, werde ich halt weniger verfügbar sein, als diese Person erwartet. Aber ansonsten, wie gehabt, ich habe insbesondere in meiner ersten Amtszeit gelernt, wo meine Grenzen sind. Ich weiß, was ich leisten kann. Ich weiß, wo diese Grenzen sind und wie leistungsfähig ich bin und wann ich eine Pause machen muss. Und dann mache ich eine Pause und dann bleibt halt im Zweifelsfall auch mal der Rechner eine Woche aus. Was willst du besser machen bei deiner erneuten Kandidatur, also wenn du reinkommst als das letzte Mal? Ich denke, das eine, was ich beim letzten Mal besser hätte machen können, wäre, dass ich oder war rückblickend, dass ich deutlicher und klarer hätte kommunizieren sollen, was ich tue. Ich glaube, es gab relativ viel Verwirrung in meiner letzten Amtszeit um Dinge, die ich tue oder plane oder nicht tue oder was auch immer. Und da deutlicher und klarer zu kommunizieren, was ich tue, warum ich das tue und das einfach ein bisschen offensichtlicher zu machen. Das will ich auf jeden Fall anders machen. Ich wünsche mir noch ein paar Fragen von euch aus dem Publikum, bitte. Wie wirken die Piraten aus deiner Sicht nach außen? Was würdest du daran ändern wollen und wie würdest du das tun? Sie wirken im Moment viel zu wenig. Ich nehme von den Piraten in den Medien im Moment einfach nicht wahnsinnig viel wahr. Von daher ist das Grundlegende erstmal überhaupt wieder an den Punkt zu kommen, dass wir ernst genommen werden, politisch ernst genommen werden. Ich glaube, wir haben dadurch, dass wir im letzten Jahr mit so viel Streit und Querelen in den Medien waren, haben wir einfach unsere politische Glaubwürdigkeit ein bisschen verloren. Insbesondere die Glaubwürdigkeit von unseren Anforderungen nicht an Politik im Sinne von Programm, sondern im Sinne von, wie wollen wir Politik machen? Wir haben immer gesagt, wir wollen hier Bürgerbeteiligung, wir wollen, dass die Leute selber mitentscheiden können und so weiter. Und dann versuchen wir das vorzuleben und scheitern. Und ich glaube, das war ein ziemlicher Rückschlag, was unsere mediale Glaubwürdigkeit angeht. Da würde ich gerne ansetzen. Was heißt ansetzen? Also wenn wir was ändern wollen, dann da, wie man das ändern kann. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass es funktioniert. Und Wege finden, wie es funktioniert. Mit welchen anderen Kandidaten kannst du dir besonders gut vorstellen, zusammenzuarbeiten? Das möchte ich nicht beantworten. Ich habe durchaus meine eigenen Präferenzen und ich weiß auch ziemlich genau, wo meine Kreuze landen auf dem BPT bei der Abstimmung. Ich möchte aber nicht dadurch, dass ich mich jetzt für oder gegen irgendeinen spezifischen Kandidaten positioniere, am Ende die Zusammenarbeit schwerer machen. Ich weiß nicht, wer im Bufo landet. Ich werde mit wem auch immer zusammenarbeiten, der reingewählt wird, aber ich werde euch nicht verraten, wen ich selber wähle. Wie zufrieden bist du mit der Arbeit des derzeitigen Bundesvorstandes? Das ist eine gute Frage. Ich kann es nicht hundertprozentig absehen. Es gibt einige Sachen, die mir gut gefallen. Es gibt andere Sachen, die mir weniger gut gefallen. am Ende kommt es aber für mich darauf nicht an. Also der Bufo hat insbesondere, bevor wir nachgewählt haben, viel verbockt, aber ich glaube, das wissen wir alle. Und das hat mir natürlich nicht gefallen. Was jetzt nach dem letzten BPT passiert ist, war okay. Ich habe keine großen Streitereien mehr wahrgenommen und das war mir das Wichtigste. Ich habe auf der anderen Seite jetzt aber auch nicht wahnsinnig viel in die Gegenrichtung wahrgenommen. Da hätte man vielleicht mehr machen können, vielleicht auch nicht. Ich weiß selber, wie hart so ein Amt ist und ich weiß selber, wie viel Arbeit es ist und wie viel man machen möchte, mit was für großen Erwartungen an sich selber man da reingeht und wie wenig man davon dann am Ende umsetzen kann. Ich werde da nicht anfangen, auf irgendwelche Leute zu zeigen und zu sagen, du hast deinen Job nicht richtig gemacht. Ich gehe davon aus, dass sie alle getan haben, was sie tun konnten. Wenn du willst, dass es funktioniert, wie willst du das erreichen? Wenn ich will, dass was funktioniert. Ja, das war zu der Frage vorhin. Das hast du vor wenigen Momenten so gesagt. Das war im Kontext zu, wir müssen dafür sorgen, dass unsere Partei in der Öffentlichkeit glaubwürdig ist, dadurch, dass wir selber vorleben, was wir tun, ja? Wie genau das aussieht, weiß ich noch nicht. Ich persönlich denke, wie ich vorhin schon sagte, dass wir da über Restrukturierung unserer Diskussionsprozesse schon viel erreichen können. Ich muss sagen, dass ich nicht freue, aber ich finde es gut, dass ich inzwischen sehe, dass wir Ordnungsmaßnahmen verteilen, wo Ordnungsmaßnahmen angemessen sind, dass wir auf sehr deutsch gesagt versuchen, ein paar Idioten aus der Partei rauszuwerfen. Ich glaube, das hilft uns. Ich glaube, wir brauchen nicht unbedingt mehr davon, aber wir müssen auch den Mut haben, auch als soziale Gruppe, aber auch als Vorstände, solche Entscheidungen zu treffen und dann auch danach zu handeln. Also wenn jemand sich daneben benimmt, dann müssen die Piraten als Gruppe aufstehen und sagen, das war jetzt scheiße. Und diesen sozialen Zusammenhalt müssen wir vielleicht ein bisschen wieder gewinnen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, weil die Gruppe dafür vielleicht einfach zu groß ist. Aber ich möchte auf jeden Fall versuchen, meinen Teil dazu beizutragen, dass wir das schaffen. Wie genau? Das kann ich alleine sowieso nicht erreichen. Das kann ich alleine mir auch nicht ausdenken. Aber ich hoffe, dass ich, sollte ich gewählt werden, genug Mitstreiter finde, die gewillt sind, mit an einer solchen Lösung zu arbeiten, damit man es gemeinsam erarbeiten und dann umsetzen kann. Was hältst du von der Idee, eine 100%ige Frauenquote im Bufo für ein Jahr zu wählen, als klares Zeichen der Piraten gegen eine Frauenquote? Wenn wir im Moment einen Bufo aus 100% Frauen wählen wollen, dann haben wir, glaube ich, ein Bufo bestehend aus 4 Personen. Das halte ich für keine gute Idee. Hast du eine Meinung zum Budgetplan 2014? Link ist drin, und dem darin enthaltenen Defizit von 140.000 Euro. Wie siehst du vor dem Hintergrund die beiden Neueinstellungen in der Partei? Ich habe den Budgetplan nur ganz grob überflogen. Ich weiß nichts von einem Defizit und ich möchte jetzt nicht mich ad hoc in etwas einlösen müssen, das so komplex ist. Stell mir die Frage im Wiki, ich beantworte sie dir in der Woche, wenn ich Zeit hatte, mir das anzugucken. Jetzt gerade ad hoc kann ich das echt nicht sagen. Kennst du diesen Antrag für Bremen? Wie stehst du zu den Themenbeauftragte der Piratenpartei? Ich denke, zum Teil vorhin schon beantwortet, beziehungsweise wirst du dich wahrscheinlich berufen auf deine letzte Aussage. Stimmt's? Ja, ich glaube, ich kenne den Antrag. Ich habe sie eigentlich fast alle gelesen. Ich weiß, dass es eine Bestrebung gibt, die Themenbeauftragten in die Satzung zu schreiben. Ich habe den Antrag jetzt nicht mehr 100%ig vor Augen, aber ich kann kurz auf meinen Spickzettel gucken. Welche Nummer ist das? X008. Also ich habe ihn mir auf meinem BPT-Spickzettel markiert, als dem könnte man zustimmen, würde das aber von der Debatte auf dem BPT abhängig machen. Was hältst du von der Frauenquote bei den Piraten? Das habe ich nun wirklich schon mal beantwortet. Ich halte immer noch nichts von einer Frauenquote. Stimmt, ich erinnere mich. Wie wichtig sind die AGs? Wichtig. Ich meine, wenn wir keine AGs hätten, wären wir als Partei wahrscheinlich relativ nutzlos. Irgendjemand muss ja an den Inhalten arbeiten. Ich persönlich mache das halt nicht. Ich bin eigentlich immer nur in organisatorischen Gruppen unterwegs. Wie gesagt, ich habe noch nie programmatisch gearbeitet und ich habe auch überhaupt kein Interesse daran, einfach weil ich darauf vertraue, dass die Piraten in Form der AGs das tun und dass am Ende die Sachen angenommen werden, die ich vertreten kann. Und bislang war das immer richtig. Von daher, sie sind wichtig, aber ich habe halt wenig direkten Bezug zu AGs. Sollen die AGs Organstatus erhalten? Fände ich falsch, weil AGs sind im Moment etwas, das man sehr schnell gründen kann. Man kann sehr schnell einfach einsteigen, man kann mitarbeiten, man kann seine eigene AG gründen, man kann was machen, was auch immer man möchte. Sobald sie Organstatus haben oder wenn sie Organstatus hätten, wären die AGs viel mehr mit Verwaltung beschäftigt als mit politischer Arbeit. Ich sehe nicht, dass die AGs einen Organstatus bräuchten. Ich wüsste aber auch nicht, welche Rechte oder Pflichten oder was auch immer man mit Organstatus verbindet. Das kann jetzt sehr viel oder sehr wenig heißen. Für mich klingt Organ nach Verwaltung. Andere Parteien vergüten oft auch in kleineren Organisationsstrukturen einen Teil des Vorstandes, den sie dann geschäftsführenden Vorstand nennen. Wäre das was für uns? Potenziell, ich glaube aber nicht, dass das von der Partei in der Breite Zustimmung erhalten würde. Ein geschäftsführender Vorstand macht dann Sinn, wenn wir Leute haben, die es dann auch wirklich Vollzeit machen können. Ich glaube nicht, dass wir uns Vollzeitvorstände leisten können. Und insofern ist für mich die Frage hinfällig. Also, solange wir das Geld nicht haben, und für mich steht relativ fest, dass wir es nicht haben, brauchen wir uns nicht Gedanken darüber machen, ob wir es wollen oder nicht. Wie viele Flaschenpostartikel hast du geschrieben und wie viele davon wurden auf der Homepage piratenpartei.de veröffentlicht? Ich habe geschrieben, oh mein Gott, bestimmt mehrere hundert. Wie viele davon auf piratenpartei.de sind? Ich würde mich überraschen, wenn es überhaupt einer wäre. Ich weiß es nicht. Aber ich habe auf piratenpartei.de auch schlicht und ergreifend keinen Einfluss. Wie stehst du zu den Gruppierungen innerhalb der Partei? Auch wenn du nicht dort Mitglied bist. Glaubst du, dass es schlecht ist oder dass man sowas nicht verhindern kann? Das sind Menschen, die werden sich immer in Gruppen zusammenfinden. Das ist ein sehr natürlicher Vorgang. Und ich weiß nicht, man kann sich dazu verhalten, wie man will. Man wird es niemals ändern und ich würd auch nicht wissen, warum man es sollte. Menschen sind Gruppentiere, die wollen in Gruppen arbeiten und sie arbeiten in Gruppen tendenziell besser als alleine. Und wenn sich Leute zu Gruppen zusammenfinden, um was auch immer zu tun, sollen sie das tun. Da sehe ich kein Problem mit. Es kommt halt auf die individuellen Gruppen drauf an, ob die irgendwie problematisch sind oder nicht. Es gibt ja so ein paar Gruppen in der Partei, die für ziemlich viel Aufsehen sorgen. Da orientiert sich dann am Ende an Recht und Gesetz und wird es gebrochen, ja oder nein. Und solange Sachen nicht illegal sind, habe ich erstmal mit keiner Gruppe ein Problem. Brauchen wir ein professionelles Fundraising? Ganz sicher, ja, wir brauchen Geld. Ich weiß nicht, wie professionelles Fundraising aussieht. Das ist überhaupt nicht mein Fachgebiet. Aber ich weiß, dass es Leute gibt, die das gerne tun möchten. Und ich sehe nicht, wieso wir es nicht tun sollten, wenn es am Ende darauf hinausläuft, dass wir uns dann mehr Dinge leisten können, besseren Wahlkampf leisten können, professionellere Wahlkampfspots leisten können, was auch immer. Warum sind die Artikel, bezieht sich auf die Frage vorhin, warum sind diese Artikel nicht auf piratenpartei.de? SG Presse, funktioniert deshalb das öffentliche Erscheinungsbild und der Informationsstand bei allen Menschen nicht, was die Piraten wollen? Warum die nicht auf der Bundeswebseite sind, kann ich euch nicht sagen. Das weiß ich nicht. Das ist nicht meine Baustelle. Ich habe erst letzte Woche ein Gespräch gehabt mit dem Team der Bundeswebseite, wo wir uns auf eine engere Kooperation geeinigt haben. Insbesondere auch was Artikel angeht. Also die Bundeswebseite wird auf jeden Fall mehr Artikel der Flaschenpost empfehlen. Generell, alles, was die Flaschenpost macht, steht unter CC-Lizenz. Alles, was die Flaschenpost macht, kann wiederverwendet werden, weiterverbreitet werden, repostet werden, was auch immer man möchte. Warum das auf der Bundeswebseite nicht geschieht, ist eine Frage an die Bundeswebseite oder, wenn ihr wollt, die SG Presse, aber nicht an mich, weil ich das nicht bestimmen kann. Was ist deiner Meinung nach die Ursache für das katastrophale BTW-Ergebnis? BTW heißt natürlich Bundestagswahl. Ja, ich habe nur gerade kurz gedacht, gewartet, bis ein Pieps hier durch ist, damit ihr das nicht alle hört. Der Grund dafür, das wird sicherlich nicht nur einer sein, sicherlich ein Teil dessen, was ich vorhin beschrieben habe, mit wir haben einfach unsere politische Glaubwürdigkeit dadurch verloren, dass wir sehr öffentlich und sehr transparent unter Beweis gestellt haben, was nicht funktioniert. Es hatte sicherlich auch was zu tun mit dem, wie der Vorstand sich vor dem letzten BPT zerstritten hatte, öffentlich. Das führte zu diesem Glaubwürdigkeitsverlust. Und das ist, glaube ich, auch das, also wenn ich mich auf einen Grund festnageln lassen müsste, wäre es wahrscheinlich der, dass wir unsere politische Glaubwürdigkeit verloren haben. Wie das wiederum geschehen ist, das hat wahrscheinlich viele verschiedene Gründe, unter anderem der Streit im Vorstand, unter anderem aber auch das Verhalten von einzelnen Mitgliedern, der öffentliche Umgangston und alles, was in diesen Eimer fällt. Was hast du von der Plakatkampagne gehalten? Ich habe davon wenig gesehen. Ich war nicht da. Generell fand ich die Plakate gut. Ich habe eine relativ gute fachliche Analyse dazu gelesen, was daran gut oder schlecht war, und dem konnte ich zustimmen. Da standen dann Sachen drin wie, sie waren zu uneinheitlich, man konnte sie nicht klar als der Piratenpartei zugehörig identifizieren. Das, denke ich, kann ich so unterschreiben, aber ich habe kein einziges Wahlplakat in Real Life gesehen, einfach weil ich im Zeitraum der Bundestagswahl nicht in Deutschland war. Sind die Piraten links oder was? Ist das gut so? Ich würde die Piraten gerne in der Mitte sehen. oder vorne, je nachdem, auf welche Terminologie wir uns gerade einigen. Ich finde, es gibt schon eine linke Partei. Und wenn wir mit der Piratenpartei linke Positionen vertreten wollen, ist es okay. Und damit kann ich zum großen Teil auch leben. Es bringt aber nichts, wenn wir die linke Partei oder meinetwegen die Grünen oder wen auch immer man da reinwerfen will, wenn wir die bei uns neu bauen, weil dann wählen die Leute am Ende das Original und nicht die Kopie. Und damit verlieren wir mehr, als wir gewinnen. Ich sehe aktuell keine Fragen. Wir kommen aber auch langsam zum Schluss. Mich würde interessieren, ob du vor dem Bundesvorstand schon mal in einem Landesvorstand, Bezirksvorstand oder Kreisvorstand kandidiert hast oder drin gesessen bist früher. Ich habe kandidiert für den Landesvorstand Bayern 2010, glaube ich. Ich bin nicht gewählt worden, was mit Sicherheit daran lag, dass ich während dieser Kandidatur beschlossen habe, auszuwandern, was ich dann auch absolut verstehen konnte. Ich habe gedacht, ich erhalte die Kandidatur aufrecht, einfach weil ich Dinge gerne beende. Aber ich habe dann nicht ernsthaft damit gerechnet, tatsächlich gewählt zu werden. Dafür war das Ergebnis ganz okay. Ich war dann stattdessen im Bayerischen Schiedsgericht für ein Dreivierteljahr, glaube ich, bis ich dann in den Bundesvorstand gewählt werde. Als ich das erste Mal in den BUFO gekommen bin, hatte ich keine Vorstandserfahrung, aber ich war da bereits einige Jahre Beauftragte für die Flaschenpost, hatte also insofern relativ viel Erfahrung, was die Arbeit auf Bundesebene angeht. Wie fandest du den Grill von Freitag mit der Hasser-Clique? Ich habe ihn nicht gehört. So, ich rufe letztmalig auf, oder erstmalig auf, Fragen einzusenden. Würdest du auch länger als ein Jahr im BUFO bleiben? Das kommt auf sehr viele andere Dinge an, unter anderem auf meine persönliche Zukunft. Das kann ich im Moment nicht absehen. Ich werde potenziell, wenn ich Glück habe, ab September nächsten Jahres wieder studieren. Ob das dann mit einer weiteren Amtszeit kompatibel ist, weiß ich erst, wenn ich weiß, ob ich den Studienplatz kriege. Wie sollen mehr Piraten als bisher, vor allem die ohne Geld, politische Teilhabe auf Parteitagen besser als bisher haben können, ohne SMV und dezentrale Parteitage? Wenn man Leute, die sich die Reise zum BPT nicht leisten können, politisch beteiligen will, dann, und das nicht über technische Lösungen machen will, sehe ich nicht, was man anderes machen könnte als ein Delegiertensystem. Ich sage nicht, dass das der richtige Weg ist, aber es wäre auf jeden Fall ein Weg, um sie einzubinden. Ich habe mir an der Stelle noch nicht wahnsinnig viele Gedanken gemacht, wie man das besser machen könnte, sehe das aber auch nicht als meine Aufgabe. Wenn du im WuFu bist, schreibst du dann noch für die Flaschenpost? Bei ja, dann wärst du nicht mehr neutral, oder? Nein, das kommt drauf an, worüber man schreibt. Ich habe gestern oder vorgestern habe ich einen Artikel geschrieben, der einfach nur zusammenfasst, welche Satzungsänderungsanträge oder welche Anträge zur Frauenquote es gibt. Ich habe da eine ziemlich klare eigene Meinung, die ich ja auch gerade gesagt habe, aber das heißt nicht, dass ich nicht Fakten darstellen kann, so wie sie sind. Und es heißt auch nicht, dass es in der Flaschenpost immer nur neutrale Artikel geben muss. Also ich werde sicherlich hin und wieder noch was schreiben, wenn ich die Zeit dafür habe. Das wird das viel größere Problem sein. Ob das dann Artikel sind, die entweder trotzdem neutral sein können oder einfach nicht neutral sein müssen, werde ich dann sehen. Hast du eine konkrete eigene Idee, was das du im WuFu machen willst? Oder die du im WuFu umsetzen möchtest? Ich denke mal, so sollte das sein. Was ich vorhin beschrieben habe, ich möchte innerparteiliche Bildung primär über groß angelegte Schulungen und breite Kooperationen auf allen Ebenen anleiern. Gut, irgendwelche Fragen noch aus dem Publikum? Zweiter Aufruf, letzter Aufruf. Warum kandidierst du nicht auch für eine andere Position im Bundesvorstand? Hallo? Ah, Moment, wir haben jemand im Podium. TSM Paul, bitte. Ja, ich weiß nicht, ob die Frage schon gestellt worden ist, was eben die internationale Ausrichtung der Piratenpartei betrifft. Wie siehst du das? Hast du da eine klare Meinung zu? Insbesondere was jetzt eben auch das Wahlprogramm für die PPEU betrifft und so weiter, was ja jetzt momentan gerade in der internationalen Koordination kompatibel gemacht wird bezüglich den Anträgen WP019, WP045 und WP063. Siehst du das als positiv an, dass es da so eine Art Kompatibilität gibt? Oder sagst du, nee, also so diese PPU, diese Vereinigung der internationalen Piraten und dass wir uns da als PPDE da beteiligen und so weiter, ist jetzt nicht so das Optimum, das muss nicht unbedingt sein. Und auch möchte ich noch wissen, wie du den Bezug siehst zu der PPI. Das waren jetzt sehr, sehr, sehr viele Fragen. Zum Internationalen hatte ich vorhin schon was gesagt. Die Piratenpartei ist eine internationale Vereinigung und das ist das, was uns stark macht. Wir wären dumm, wenn wir das nicht nutzen würden. Ich liebe den Gedanken, dass wir ein europaweites Wahlprogramm haben. Ich habe die Anträge selber aber noch nicht gelesen. Von daher kann ich jetzt nicht sagen, ob ich da per se zustimme oder ablehne. Ist aber die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir, wenn wir eine Schnittmenge haben aus allen Parteien in Europa, dann wird die deutlich geringer sein als das, was wir in Deutschland im Moment haben, weil wir, glaube ich, eins der am weitesten entwickelten Programme haben. Und dem kann ich dann tendenziell eher blind zustimmen, weil ich weiß, dass im deutschen Programm im Moment nichts steht, das ich nicht vertreten kann. Und wenn man das reduziert, wird es ja nicht schlechter. Aber zu den einzelnen Anträgen kann ich jetzt wenig sagen. Den Rest deiner Frage habe ich vergessen. Wenn du da noch eine genaue Antwort haben willst, musst du es bitte Schritt für Schritt wiederholen. Ich will mich ja nicht drücken, aber ich finde, du hast eigentlich komplett, nee, ach, PPI, da nochmal die internationalen Piraten, ob man dann vielleicht diesen Konsens, den man auf PPU-Ebene hat, ich finde, du bist jetzt hier auch, hast also das eben gerade nicht falsch beschrieben, dass eben diese Schnittmenge oder halt der Nenner kleiner ist als der Nenner, den wir auf PPDE-Ebene haben, aber jetzt, dass man das auch in die PPI, die weltweite Organisation, dass man dann eben da dieses PPU-Ebene da hinein transportiert, das würdest du dann auch dann eigentlich doch dann positiv sehen, oder? Die PPI ist keine Partei. Die PPEU ist eine Partei auf europäischer Ebene. Die PPI ist ein Organisationsverbund, aber ohne politische Positionierung. Die Hauptaufgabe der PPI verstehe ich und versteht meines Wissens auch die PPI als das Unterstützen von den Piratenparteien weltweit, das Vernetzen, insbesondere die Unterstützung für sich neu gründende Parteien. Ich glaube, dass eine Schnittmenge zwischen allen Parteien weltweit sehr, sehr schwierig würde, einfach weil die Parteien in den verschiedenen Ländern komplett unterschiedliche Rahmenbedingungen haben, komplett unterschiedliche Vorstellungen teilweise. Der Kern im Programm wird tendenziell der gleiche sein, aber es wird so feine Unterschiede geben, dass ich nicht glaube, dass man das so einfach überstülpen kann. Halte ich für sehr, sehr schwierig, halte ich aber wie gehabt auch nicht für notwendig. Wir können dann eine internationale Partei gründen und aus der PPI meinetwegen eine Partei machen, wenn wir auf internationaler Ebene Wahlen haben. Aber ich glaube, dafür sind wir noch ein paar Jahrhunderte entfernt. Okay, die Antwort, die reicht mir jetzt mal. Danke. Wie stehst du zu Delegationen? Ich bin mir da unschlüssig. Wir haben im Moment das Problem, dass nicht alle Piraten auf dem Bundesparteitag vertreten sind, weil sie keine Zeit haben, kein Geld haben. Und Delegationen wären ein Weg, das zu ändern. Delegationen würden aber auch im Kern dessen, was die Piraten sind, mit der jeder kann sich beteiligen und jeder kann abstimmen, Philosophie, das würde das einfach komplett ändern. Ich denke, dass wir ganz, ganz langfristig etwas wie Delegationen brauchen. Ich glaube aber nicht, dass wir Delegationen haben wollen, wie sie in anderen Parteien im Moment aussehen. Wie man das konkret ausgestalten kann, weiß ich nicht. Ich glaube, dass wir davon noch eine ganze Weile entfernt sind. Und ich glaube, dass wir auch in der Partei eine ganze Menge mehr darüber diskutieren müssen, was wir eigentlich wollen und was die Zielsetzung sein soll. Und wenn wir das wissen, dann können wir uns überlegen, was die beste Lösung dafür ist. Und wie ich die Piraten kenne, werden sie eine neue Lösung erfinden, die dann für das passt, was sie haben wollen. Delegationssystem im klassischen Sinne, wahrscheinlich nicht das Richtige für uns. Können sich Piraten mit diesem Namen je etablieren? Ja. Es gibt einen wunderbaren Artikel von Rick Falklinge dazu, warum es mit diesem Namen und nur mit diesem Namen klappt. Und da kann ich 100% zustimmen. Willst du einen verwalteten Bufo, einen politischen oder einen, der die Politik der Piratenpartei nach innen und außen organisiert? Das ist die letzte Frage. Das ist eine seltsame Frage. Die Frage mit verwaltetem oder nicht verwaltetem Bufo habe ich vorhin schon beantwortet. Ich weiß nicht, was Politik organisieren sein soll. Man kann Politik darstellen, man kann über Politik reden. Wie organisiert man Politik im Sinne der Frage, ist mir nicht klar. So, dann würde ich mich bedanken und lade ein zur offenen Diskussion. Fanta, du darfst die Aufnahme stoppen. Danke für dein Kommen. Danke für die Fragen. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.